muss ich gehen. Rechts oder links, kein Ausweg, ich bin gefangen im Labyrinth. Es wird kein Ausweg raus, bin verzweifelt, ich raste gleich aus. Wohin muss ich gehen? Rechts oder links, kein Ausweg, ich bin gefangen im Labyrinth. Es führt kein Ausweg raus, bin verzweifelt, ich raste gleich aus. Wo ist das Ziel? Ich finde es nicht heraus, ich bin allein, ich flippe gleich aus. Rechts oder links, keine Ahnung, am Anfang, wo ich reinging, stand ganz groß Warnung. Mir egal, ich spazierte rein und nun bin ich am Wein, weiß nicht mehr, wo lang ich muss. Ich lauf einfach bis zum Schluss. Ich bin verwirrt, ich hab mich verirrt, ich hab mich jetzt wohl blamiert. Wär ich bloß nicht reingegangen, jetzt will ich hier einfach nur rausgelangen. Doch ich weiß den Weg nicht mehr, ich hoffe jemand hört mich, ich hoffe es sehr. Ich hab das Gefühl, ich komm nie wieder raus. Ich gebe nun auf und nun ist aus. Yeah, gefangen im Labyrinth. Wohin muss ich gehen? Rechts oder links, kein Ausweg, ich bin gefangen im Labyrinth. Es wird kein Ausweg raus, bin verzweifelt, ich raste gleich aus. Wohin muss ich gehen? Rechts oder links, kein Ausweg, ich bin gefangen im Labyrinth. Es führt kein Ausweg raus, bin verzweifelt, ich raste gleich aus. Kannst du das Licht sehen? Alter, geh dahin. Ich weiß, du bist verloren, wie ein kleines Kind. Doch keine Angst, Bruder, ja, ich lass dich nicht alleine. Glaub mir, deine Brüder sind hier keine Schweine. Nimm meine Hand, ich helf dir jetzt hier raus. Alter, halt durch und gib hier nicht auf. Ich komme und ich helf dir, Alter, glaube mir. Geh zum Licht, Alter, glaub, es hilft dir. Ich bin da, mein Freund, glaub, du bist nicht alleine. Ich helf dir durch die dunklen Gassen, guck, wie ich scheine. Nicht mehr weit, dann haben wir's geschafft, wir sind fast da. Ich komme und helf dir, das war doch eigentlich klar. Das ist die letzte Kurve zum Ausgang da vorne, Mann. Siehst du, dass man von hier den Ausgang schon sehen kann? Durch die Freundschaft hast du es geschafft und bist nicht gebrochen. Ich bin immer für dich da und helf dir, versprochen. Wohin muss ich gehen? Rechts oder links, kein Ausweg, ich bin gefangen im Labyrinth. Es wird kein Ausweg raus, bin verzweifelt, ich raste gleich aus. Wohin muss ich gehen? Rechts oder links, kein Ausweg, ich bin gefangen im Labyrinth. Es führt kein Ausweg raus, bin verzweifelt, ich raste gleich aus.